Et je cœur devient vide en ta gueule. Et même les peurs d'un aïeux. Leur télé shines, ben la chaîne. Fräulein verfügt hatte. So viele Bücher und Gedichte ermutigten mich. Zu glauben, dass deine Straßen mir gehörten. Und wie Voltaire korrigierte ich deine Astronomen, indem ich sie metaphysische Scharlatane nannte. In einer Ära, die Theorien verschlingt über unseren Ursprung und unser Ende. Wie in den Zeiten von Anaximander. Am siebten Tag des achten Monats 1999 reiste ich von Porto in deine Straße, König des Schreckens oder der Güte. Ich feierte meinen Glauben an einen allmächtigen Schöpfer, was den Zorn deiner Bourgeoisie entfachte. Am Vorabend des 11. Septembers und du übergabst mich den englischen Invasor, ohne meine Unschuld zu hören. Ich kehrte auf göttliches Geheiß zurück, um ein indisches Arbeitsvisum zu beantragen. Und deine Bürokraten verzögerten meinen Aufenthalt, indem sie mir anboten, Geld zu waschen. Eine Falle, die ich mit Hilfe von Freunden ablehnte. Einer nach dem anderen scheiterten meine Angreifer. Und ich verließ dich wie Edmond Dantes, bestrafen durch falsche Zeugenaussagen und wurde in einem Turm eingesperrt. Verlassen von meiner Geliebten, dort, wie du weißt, empfing ich alle Schätze der Welt, die Macht des Monte Cristo